Dankeschön, Sebastian. Also nochmal, ich darf euch begrüßen heute zur 9. Vorstandssitzung des 12. Bundesvorstandes am 22.02.2018. Wir starten um 20.02 Uhr. Versammlung, ich, Protokoll macht Gabriele und das Ende legen wir am Schluss fest. Dabei sind der Pirat Süd Carsten, der Lothar, der Sebolino Sebastian, die Lilly, Dorle, der Tobias und die Petra. Astrid lässt sich entschuldigen. Von Thomas habe ich jetzt leider nichts gehört. Irgendjemand eine Kenntnis? Nein, sieht nicht so aus. Okay, dann ist das so. Beschlussfähigkeit können wir feststellen und wir kommen direkt zur Genehmigung Top 1 des letzten Protokolls. Link ist in Zeile 31. Wer dafür ist, trägt sich bitte in Zeile 35 ein. Dagegen und Enthaltung darunter bitte. Vielen Dank, das ist einstimmig, damit ist das Protokoll genehmigt. Wir kommen direkt zu Top 2, Termin der nächsten Sitzung ist der 8.3. 20 Uhr hier wieder im NRW-Mumble und damit gilt das auch als eingeladen. Top 3, Bericht des Vorstandes. Bei mir ist es beruflich im Moment immer noch leider sehr eng, deswegen relativ kurz und knapp. Ich habe einen Stammtisch in Hannover besucht, ich habe eine Vorstandssitzung in Hannover gemacht und ansonsten Tickets bearbeitet. Fragen an mich. Das scheint nicht der Fall zu sein. Und dann guten Abend, Sebastian. Dein Part. Hallo in die Runde. Ich war auch beschäftigt viel mit internen Sachen, aber auch mit dem Landesparteitag und der Aufstellungsversammlung in Hessen letztes Wochenende. Ja, ein paar Tickets aus dem Legal-Bereich. Ansonsten mit einigen Leuten gesprochen. Stimmung abgefragt und Wünsche und Ähnliches, wie man das so macht. Und es war die Vorstandssitzung in Kreisverband Frankfurt, vollständigkeitshalber noch erwähnt. Danke, Sebastian. Fragen an ihn? Das sind keine. Dann einen schönen guten Abend, Lindy. Hallihallo. Ja, ich habe mit Astrid zusammen an den Programmkonferenzen gefusselt. Wir haben dazu auch einen Newsletter aufgesetzt, der die Mitglieder demnächst erreichen sollte, wenn der Versand geklappt hat. Website und Wiki-Updates, was halt immer so ist, und Pressekontakte und weiteres Pressegedöns. Die Pressesitzung mitgemacht und ansonsten hatten wir auch einen Kreisparteitag in Leipzig. Dankeschön. Fragen an Lilly? Keine. Dann käme Astrid, die hat eingetragen, dass sie sich natürlich auch an der Orga der Programmkonferenzen beteiligt hat, beziehungsweise die natürlich hauptsächlich leitet und plant und das, naja, Astrid ist eigentlich ständig im Mumble. Von daher, Fragen kann ich nicht für sie beantworten, die müsst ihr dann, wenn ihr welche hättet, auf das nächste Mal bitte verschieben. Von daher, bitteschön, Lothar, guten Abend. Ja, guten Abend. Die reinen Zahlen. Wir haben Kontostände jetzt sehr hoch mit entsprechend hohen Verbindlichkeiten. Also Kontostände Höhe von 1,1 Millionen Euro und Verbindlichkeiten in Höhe von 437.000 Euro stehen dem gegenüber. Das kommt daher, diese hohen Zahlen, weil der Bundestag ist mit der Parteienfinanzierung der Berechnung fertig. Den Bescheid habe ich verlinkt. Betrag 2017 ist zusammen im ersten Abschlag 2018 dann eingetroffen. Entsprechend haben wir dann auch Verbindlichkeiten hoch, weil der Länderfinanzausgleich steht dann an und so setzt sich das Ganze zusammen. Ja, ansonsten, ich war auf Aufstellungsversammlung und LPT in Hessen und habe die üblichen Mammels mit Beitragskon- und Schatzmeisterrunde gemacht. Wenn Fragen sind, raus damit. Da sind keine Fragen. Vielen Dank, Lothar, und schönen guten Abend, Dorle. Guten Abend in die Runde noch einmal an alle. Schön, dass ihr da seid, auch die Zuhörer und die Gabriele natürlich. Ich war auf dem politischen Aschermittwoch in Straubing. Dann war ich einen Tag auf der Seekron, den Samstag. Dann war ich Vorstandssitzung Bezirksverband Oberbayern im Mambel. Dann diverse Schatzmeister Mambel. Mambel Dicker Engel zur Seekron und Arbeitssitzung Mambel und das übliche Tagesgeschäft. Also wie gesagt, auch fast jeden Abend irgendein Mambel. Dankeschön, Dorle. Gibt es Fragen dazu? Das sind keine. Thomas hatte die Zahlen eingetragen. Fragen für ihn kann ich auch in dieser Position so nicht beantworten. Von daher bitte die dann auch aufschieben. Und von dem Ablauf her käme jetzt der Tobias. Guten Abend. Ja, hallo. Ich war auch viel unterwegs. Ich war beim Parmenscharbing, bei der Seekon in München, beim Landesparteitag in Baden-Württemberg, bei der Arbeitssitzung und dann habe ich mich noch mit den üblichen Sachen beschäftigt. Vor allem jetzt Datenschutz, um jetzt mal Diskurs und Rappen ans Laufen zu kriegen. Ja. Nichts Aufregendes diesmal. Dankeschön, Tobias. Gibt es da Fragen zu? Keine, dann schönen guten Abend, Petra. Hallo und guten Abend. Dir auch einen schönen Abend, Petra. Den Rest haben wir leider noch nicht verstanden. Ich glaube, du bist gerade weg. Ja. Du kommst leider hier nicht an, Petra. Außer guten Abend ist dir nichts gelandet. Hört ihr mich im Moment oder wollt ihr... Oh, jetzt ist sie ganz raus. Dann verschieben wir das doch, oder? Das halte ich für eine gute Idee. Dann springen wir mal zu den Anträgen oder Top 4. Wir haben alle Jahre wieder den Antrag zur Unterstützung der Demonstration zur genitalen Selbstbestimmung, diesmal am 7. Mai in Köln, und sollen wie immer zur Unterstützung aufrufen bzw. zur Teilnahme. Der Antragsteller hier. Scheint nicht der Fall zu sein. Petra ist jetzt nicht öffentlich. Sekunde mal eben. Petra, kannst du uns wieder hören? Gut, ist nicht besser geworden. Okay, kommen wir zurück zum Antrag. Gibt es da Fragen zu Redebedarf? Einige haben sich ja schon eingetragen. Gibt es den Redebedarf bei den Zuhörern? Ist ja immer so ein heißes Thema. Dann kommen wir direkt zur Abstimmung. Wer dafür ist, Zeile 121 ist es bei mir, dann wird auch bitte eintragen. Der ist dann angenommen. Dafür Petra, Lilly, Dorle, Tobias, Lothar, Carsten, Sebastian. Astrid hatte sich bereits eingetragen und damit angenommen. Dankeschön. Bevor wir zu den Parts der BPTs kommen, der Thomas hatte berechtigterweise im Pad nachgefragt, was mit dem Antrag zum Sync-Forum ist. Ich habe leider keine Kenntnis erhalten, deswegen hatte ich vorhin auch nochmal bei Thomas angefragt, aber leider auch keine Antwort bekommen. Wir wollten ja eine Rückmeldung haben aus der IT. Ist sonst jemand aus dem Vorstand irgendetwas zu dieser Thematik bekannt geworden? Leider nicht. Mir ist auch nichts bekannt geworden. Wir könnten natürlich beschließen, das entsprechend anzunehmen, sofern es kein Veto aus der IT gäbe. Gut, das wäre eine Idee, oder wir müssen es tatsächlich noch einmal um 2 Wochen verschieben. weil ich ungerne ohne Kenntnis aus der IT eine Entscheidung treffen möchte. Ich weiß nicht, wie es der Rest sieht. Also die Frage für mich ist, warten wir, bis das Discourse da ist, oder schalten wir das Forum vorher schon ab? Oder drehen dieses Sync zumindest auf? Ist die Frage, ist das jetzt noch notwendig, oder kann man einfach warten jetzt, bis dann Discourse kommt und wir das dann sowieso irgendwie in einer Übergangsphase überleiten quasi in das Discourse? Also ich kann nur mal so rein erfahrungsgemäß sagen, dass bei den weit über 60 Mailinglisten, die ich glaube ich abonniert habe, alte, neue, kreuz quer seit 2009, und die ich auch nicht deabonniert habe, dass da keine Nachrichten mehr über Synchorum kommen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in den anderen Bereichen aussieht. Das ist jetzt einfach nur mal so eine Wahrnehmungsfrage. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das tatsächlich noch benutzt wird. Lothar hat sich jetzt erwischt. Du bist nämlich nicht zu hören. Verschwinden alle der Reihe nach ihr. Erst Petra, jetzt Lothar. Carsten, lass mal Kaffee trinken gehen, komm. Gut, am Mikrofon ist der Bastian, bitteschön. Ja, vielleicht kann ich da ein bisschen helfen. Das ist ja ein Running Gag hier langsam. Bundes-IT hatte bereits vor anderthalb Jahren eine Klausurtagung zu dem Thema. Das Sync-Forum kann gar nicht funktionieren, wenn dann höchstens zeitweise mit Ausfällen. Das ist technisch völlig kaputt. Liegt aber auch daran, dass die Programmierung des Sync-Forums mit dem Simba sich gar nicht verträgt. Es läuft auf einer uralten Serverinstanz, die offen ist wie ein Scheunentor. Aus Sicherung, also Gründen der IT-Sicherheit, hätte man das schon längst abschalten müssen. Das ist auch die Empfehlung gewesen, schon vor über einem Jahr. Es gibt auch kein Mittel, dieses zurzeit zu heilen, weil das Sync-Forum sehr kompliziert programmiert ist und der Betreuer der Programmierer nicht mehr da ist. Dankeschön. Also ich glaube, da waren wir ja ohnehin einer Meinung beim letzten Mal. Die Frage war nur, oder ich glaube, die Frage an die IT war, inwieweit dann noch andere Dependenzen bestehen, dass man da jetzt nicht irgendwie was abhackt. Also irgendwie nur noch, ja, das als letzte Sicherheitsmaßnahme, bevor dann irgendwie was abfuckt. Aber ich denke, da sind wir dann auch einig, oder, im Vorstand? Ja, grundsätzlich ja. Es ist halt so, dass wir uns ja auch nicht top-down hinstellen wollen, nicht? Sondern ja ganz klar sagen, wir wollen ja die Beteiligung der betroffenen Bereiche, deswegen Running Gag ist immer nett. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir zur Belustigung beitragen können. Nur deswegen hatten wir uns ganz klar auf die Rückmeldung der IT bezogen. Grundsätzlich ist das so, wie Sebolino es schon sagt. Ja, nur ich mag es jetzt einfach nicht vom Zaun brechen wollen. Ich hatte ja gehofft, dass wir da eine Rückmeldung kriegen. Es scheint aber auch niemand von der IT jetzt irgendwie hier zu sein, der da eine Aussage zu treffen könnte. Wir können es natürlich so machen, wie Sebolino gesagt hat, wir erweitern den Antrag, oder Thomas ist ja auch da, dass wir quasi einen Beschluss treffen unter Vorbehalt der Rückmeldung der IT nochmal. Thomas, was sagst du dazu? Du, das wäre eine hervorragende Geschichte, weil dann ist der Beschluss auf jeden Fall gefasst und ich sag mal so, ich vermute mal, die IT wird in dem Moment Hurra schreien und nicht dagegen haben werden. Was sagt der Rest des Vorstandes dazu? Gibt es da ein Veto? Nein. Kann man gerne so machen. Okay. Jetzt habe ich nur gerade das Problem, wo ist der Antrag geblieben? Den müssten wir hier nochmal mit reinnehmen. Ja. Sekunde, ich mache gerade ein Ticket. Ja, eine Achso. Minute. Alles klar. Also okay. Nicht eine Sekunde, eine Minute. Ja, auch gern zwei, kein Problem. Gut, wir können, da wir ja da Einigkeit haben, auch da nochmal gleich drauf zurückkommen. Wer sich schon mal warm laufen kann, das ist der Wutze, ist der da? Hallo und schönen guten Abend. Wir kommen ja dann direkt gleich zu den Anträgen zum BPT und ich würde dich bitten, dass du uns die einfach mal vorstellst. Mache ich doch glatt. Moin. Also wie gesagt, entschuldigt, ich habe auch etwas Watte im Kopf. Von daher, wenn das heute nicht ganz so flüssig geht wie sonst, sei es mir verziehen. Aber es ist also, okay für dich zu sprechen, oder ist das? Ja, ist absolut in Ordnung. Alles überhaupt gut, kein okay. Thema. Alles klar, danke. Also folgendes, es sind zwei Anträge in der Pipeline, Bundesparteitag 181 und 182. Wir haben uns, oder ich habe ja die ganze Geschichte Orga nun übernommen und will endlich mal dahin, dass wir tatsächlich für das kommende Jahr unsere Bundesparteitage planen. Deshalb gibt es heute auch zwei Anträge, weil unsere Mitglieder ja ihre Jahresurlaube auch gerne dafür benutzen und das meistens im Vorjahr, also in dem Jahr zuvor, bevor der Urlaub eingereicht werden kann und muss, passieren muss. Wie gesagt, deshalb sind das heute zwei. So, geht mit dem ersten Bundesparteitag los, der die Aufstellungsversammlung gleichzeitig sein wird für die, also für die Europawahl 2019. Es sind zwei Termine, einmal 2.3. Juni in Wolfenbüttel mit einer Halle, die uns zur Verfügung stünde, und dann eine Halle, die uns zur Verfügung stünde eine Woche später, 9. und 10. Juni. Gab es leider ein kleines Problem bei mir. Wie gesagt, man möge es mir verzeihen. Ich habe mich tatsächlich auf der Heimfahrt von München wirklich arg erkältet. Ich sitze hier gerade so mit knapp 39 Fieber. Macht aber nichts, ich will nicht jammern. Und von daher passieren da so ein paar Fehler. Was wollt ihr denn wissen? Hat im Prinzip alles beschrieben. Wolfenbüttel, die Halle ist ja bekannt von dem Bundesparteitag 16.2, der Wahlparteitag, der vorletzte. Von daher gibt es nicht allzu viel zu sagen. Das Problem ist überall, dass wir kein Internet haben, dass wir uns tatsächlich Internet hinlegen lassen müssen, beziehungsweise irgendwelche anderen Wege oder Mittel finden müssen. Im Prinzip, die Anträge stehen ja da. Es ist am besten, wenn ihr fragt. Ich kann nur eins kann ich nur sagen. Die WPT-Orga selber, also alle, die da Mitglieder sind, haben sich für mit 9-4 Stimmen für Sommer da ausgesprochen, hat aber auch ein paar Gründe. Die Halle ist zum einen freistehend. Das heißt, wir haben tatsächlich vor, diese Halle wie so ein kleines leuchtendes UFO mitten in der Nacht von außen zu illuminieren, also tatsächlich mit Orange anzustrahlen. Das heißt, dass man diesen Ort dieser Aufstellungsversammlung tatsächlich mal sieht, auch von Weitem. Das heißt, dass es wirklich mal ein kleiner Event wird. Die Halle lässt tatsächlich nur mit Übernachtung. Das heißt, wir können tatsächlich alle, die möchten, dort übernachten lassen. Wir kriegen den Schlüssel am Freitag und geben ihn am Sonntag wieder ab. In der Halle ist auch gleich dann das Socializing-Event, welches hier immer mit geplant wird, weil da ist eine kleine Kneipe mit drin und zwei Bowlingbahnen. Und ansonsten ist das Ding eigentlich relativ flexibel. Wir können verdammt viel selber machen. Wir können wirklich sehr viel an Dingen dort einbauen und planen, so wie wir lustig sind und uns die ganze Halle tatsächlich echt zu eigen machen und wirklich nach unseren Gutdünken gestalten, ohne dass wir dort irgendwelchen Einschränkungen unterliegen. Das ist im Prinzip ein riesengroßer Vorteil. Und gerade für die Aufstellungsversammlung Europa, wo auch das in der Orga, wir alle der Meinung waren, es ist eigentlich unsere letzte, wirklich große, große Chance, tatsächlich auch mal Bilder zu machen. Ich sage immer, ich möchte weg wieder von diesem tristen Einheitsgrau der letzten Bundesparteitage, wo nicht die Orga großartig dran schuld war, aber ich möchte im Prinzip dort tatsächlich ein bisschen mehr wieder machen, zumindest so in Richtung Event, dass man am Ende sagt, man hat was verpasst, wenn ich da war. Und alleine, wenn man tatsächlich Bilder hinkriegt, dann könnte es unter Umständen sein, dass es ein verdammt geiler Europawahlauftakt werden kann. Zumal wir, wenn alles klappt, tatsächlich dann auch den Europawahlkampf damit einleiten können. Und ja, wie gesagt, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen, es sei denn, es sind irgendwelche speziellen Fragen. Okay, Dankeschön. Hier erstmal, ich will gleich einen Einwand bringen. Also ich würde mich heute zunächst auf jeden Fall erstmal auf diesen Antrag 18.1 konzentrieren, dass wir da die Fragen geklärt kriegen. Bei dem 18.2, Sigurdun, jetzt hilf mir, da geht es um den Termin zeitgleich mit dem Termin in Hessen, ja? Korrekt, da ist am gleichen Wochenende Landtagswahl in Hessen. Ja, dann ist das schon mal schwierig. Aber das sehe ich im Antrag auch nicht als fixer Termin, sondern nur so als avisierter Termin. Das heißt, aber da kann Wutze dann vielleicht dann in Folge auch noch was zu sagen, aber haben wir ja. Fest, brauchen wir gar nicht, dieser Termin ist fest. Es ist schade, dass an dem Tag tatsächlich die Landtagswahlen in Hessen sind. Das wird uns aber immer wieder passieren, wenn wir tatsächlich für das kommende Jahr die BPTs planen. Wir können nicht jede Eventualität in irgendeiner Art und Weise einplanen. Das kann einfach nicht funktionieren. Deswegen dieser Antrag bitte auch heute mit abstimmen, weil wir müssen, ich habe die Hotels vor Ort geblockt. Ich möchte die Leute dort vor Ort nicht länger raus oder das nicht weiter rauszögern. Weil es sind auch, ja, es ist im Prinzip auf Wortzuruf, sage ich jetzt mal so. Und insbesondere gerade Hotels haben die dumme Angewohnheit, oft recht fix auch ausgebucht zu sein. Und also, aber vielleicht können wir das dann gleich nochmal machen, weil da war eine Wortmeldung noch vorher, die jetzt wieder verschwunden ist zum vorherigen Antrag. Aber ich will hier nicht reingreifen, Carsten. Alles gut, alles gut. Zur Erklärung, er hat sich gerade versprochen, der 18.1 ist in Sommer da, nicht in Wolfenbüttel. Ja? 18.2 ist für Wolfenbüttel geplant. Da hat er sich ein wenig versprochen. Kann passieren. Nee, ich glaube nicht. Also für 18.1 haben wir Sommer da und Wolfenbüttel. Und für 18.2 Neuruppin. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Das ist korrekt. Okay, haben wir für 1 beide Anträge. Alles gut. Entschuldigung. Jetzt bin ich verwirrt als vorher. Aber vielleicht nochmal zum Verständnis für alle. Wir haben 2 Anträge. Der erste Antrag ist für den BPT 18.1. Da stehen zur Wahl Wolfenbüttel und Sommer da. Die Termine wären da entweder das Wochenende 3.6. oder 10.6. Ist das richtig, Wutze? Ja. So, also Wolfenbüttel ginge nur 3.6. und Sommer da am 10.6. So ist es. Okay. Und dann haben wir den zweiten Antrag für den BPT 18.2 und der wäre in Neuruppin und läge dann aber zeitgleich mit der Landtagswahl in Hessen. Auch das ist korrekt. Soweit dazu erstmal. So, wir haben ja eine Problematik, dass wir BPTs immer in einer Präsenzsitzung, also in einer Bundesvorstandssitzung beschließen müssen. Wir haben also nicht die Möglichkeit, das in einen Umlauf zu geben. Von daher jetzt erstmal BPT 18.1. Fragen dazu aus dem Bundesvorstand oder aus dem Zuhörerraum. Bitteschön. Also, ich hätte erstmal die Frage, ob die Halle im Sommer da barrierefrei ist. Die Halle im Sommer da ist in komplett barrierefrei. Das einzige Problem, was der Kollege vor Ort hat, er hat sich mit seinen Toiletten etwas verplant. Das heißt, wir müssten zusätzliche externe Toilette hinstellen, 175 Euro fürs Wochenende. Die müssten wir auch sozusagen hinstellen. Also das hat jetzt nichts mit dem barrierefrei zu tun. Oder hängt das zusammen? Die müssten wir hinstellen. Damit ist alles ohne Probleme. Da geht es um die barrierefreien Toiletten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also nicht die normalen, sondern richtig. Die für die mit Handicap. Deswegen habe ich gefragt, also es hängt mit dem barrierefrei zusammen. Sonst normale Toiletten sind ausreichend da für alle Teilnehmer. Ist alles ausreichend da, ja. Mich juckt es ja noch meine Finger. Für vegane Ernährung ist wahrscheinlich problemlos an beiden Locations zu sorgen, oder? Wolfenbüttel kann ich jetzt so aus dem Stegreif in der Tat nicht sagen. Aber ich gehe mal davon aus, ja, wenn man es Kettering vor Ort bestellt, Wolfenbüttel ist so wie das letzte Mal natürlich auch. Und sind wir da, können wir komplett selbst gestalten. Und könnten wir bei beiden auch Selbstversorgung machen, also AG-Schnittchen reaktivieren beispielsweise, oder sind wir da auf externe angewiesen? Meines Wissens nach ist Wolfenbüttel kein AG-Schnittchen. AG-Schnittchen für Sömmerdahl ist aber ohne weiteres möglich. Also ich kenne Wolfenbüttel ja als Sauna von der Akkreditierung her. Das stimmt, ja. Und auch mal der gefährliche Weg über die Straße, um an diesen Kiosk zu gelangen, an die Imbissbude. Das war halsbrecherisch. Ja, definitiv wegen der Kurve, ja. Ja, ja. Entschuldigung, Huster. Nochmal eine Frage. Ich habe jetzt bei Wolfenbüttel wissen wir es ja, wie die Hotelversorgung vor Ort ist. Sommer, da habe ich jetzt mal quer geguckt und habe zugegeben, nur Hotels gefunden, die, sage ich jetzt mal, so ungefähr 1992 Stand stehen geblieben sind. Die haben da vor Ort nicht noch weitere Dinge, die uns unbekannt sind, ne? Jetzt mal nicht, dass ich wüsste. Die Hotels sind geblockt komplett. Auch einiges oder großen Teil an Ferienwohnungen. Und aufgrund dessen, dass eine relativ coole Zugverbindung auch nach Erfurt ist, wenn es jemand ein paar Sterne mehr haben will, 20 Minuten Zugfahrt und dann ist man direkt in Erfurt. Frage, wie ist denn generell die Anbindung im öffentlichen Nahverkehr, wenn man mit dem Zug von Bayern dorthin fährt? Ja, wie gesagt, Erfurt Hauptbahnhof, ICE. Von Berlin, von eigentlich überall her und dann mit einem Regionalexpress 20 Minuten von Erfurt bis hin und dann sind das noch etwa 10 Minuten Fußweg. Und in Wolfenbüttel? Wolfenbüttel ist ja auch ganz normaler Zuganbindung und dann braucht man auch, ich glaube, ich habe letztens gebraucht vom Bahnhof bis da raus, ich glaube 25, 30 Minuten mit dem Bus. Okay. Ja, dann jetzt noch mal eine allgemeine Frage. Du hast uns ja die Angebote, glaube ich, am Dienstag jetzt reingereicht. Heute ist jetzt Donnerstag. Also ich finde das jetzt ein bisschen schwierig, dass du da uns innerhalb von 2 Tagen von uns eine Entscheidung erwartest. Also wie ist denn das jetzt? Warum ging das nicht eher? Beziehungsweise warum besteht jetzt nicht die Möglichkeit, dass wir da noch mal in Ruhe drüber nachdenken und sprechen können? Eine vollständige Antwort würde dich, glaube ich, verunsichern. Überhaupt kein Problem. Also, wie ihr seht, ist es ein ziemlich umfangreiches Angebot. Nicht wie die letzten Anträge. Es möge der Bundesvorstand beschließen, dass ein Bundesparteitag dort und dort stattfindet und an dem und dem Tag. Und damit hatte sich der Text, kann ich gerne raussuchen, sondern es sind tatsächlich habe ich Angebote eingeholt, habe recherchiert, habe auch intern innerhalb der Piratenpartei einiges versucht herauszufinden, wie die alten Rechnungslegungen war, was Dinge gekostet haben etc. Das hat sich in vielen Fällen zu meinem Ärger auch natürlich weit nach hinten rausgezogen. Da durchaus auch Reaktionszeiten von bis zu einer Woche waren. Ich kann solche Geschichten einfach nicht beeinflussen. Und ich hatte tatsächlich dann die letzte Info, Lothar, verbessere mich, ich glaube am Samstag oder Sonntag hatte ich dann bei mir Mailpostfach hängen. Ja, Sonntag war, glaube ich, die letzte Mail, die wir ausgetauscht hatten, ja. Jetzt hattest du ja auch mitgeteilt, eben in der Vorstellung, dass die Orga sich, das war das 9-4 für Sömmerda ausgesprochen hat. Also ich weiß jetzt nicht namentlich, wer dann von diesen 13 Menschen da dabei gewesen ist, aber kannst du vielleicht erklären, warum dieses Abstimmungsergebnis zustande kam? Ich kann dieses Abstimmungsergebnis ja doch kurz erklären. Zum einen ist vielen oder den Leuten da vor Ort die Halle in Wolfenbüttel bekannt gewesen, dass sie natürlich einige Probleme mit sich brachte, gerade was so von der Örtlichkeit und Räumlichkeit her war. Dann ist diese Halle in Wolfenbüttel in der Tat, ich sag's jetzt mal ganz salopp, nicht ganz so fotogen, wie man sich das wünscht. Das heißt, es ist tatsächlich ein Altbau und sind wir da. Es ist also 100, 120 Jahre alt steht die Halle. Kleiner Hint nebenher. Das ist im Prinzip so fast das Silicon Valley der DDR gewesen. Dort sind die gesamten Computer entwickelt und gebaut worden direkt in dieser Halle. Das heißt, es ist durchaus schon etwas historischer, geschichtsträchtiger Hintergrund, der sich durchaus auch für die Piraten und auch für die Medien vor Ort ausschlachten ließe. Ich bin diesbezüglich unter anderem auch mit dem Deutschen Computermuseum schon am Verhandeln, ob wir da nicht das ein oder andere Exponat aus dieser Halle hinkriegen und solche Geschichten. Also das würde uns dort schon in vielen Fällen weiterhelfen. Und zum anderen, und das eben, weil ich vorhin sagte, ich bin gerne von draußen komplett beleuchten, dass das Ding wirklich des Nachtens richtig strahlt. Und das geht tatsächlich nur, fast nur vernünftig in dieser Halle, zumal diese Halle eben auch mitten im Ort steht und direkt am Busbahnhof, am Zentralen. Und das Ding ist dann wirklich in der Tat weithin sichtbar und würde für einiges an Furore sorgen. Im Prinzip so diese ganzen Geschichten, die dort tatsächlich eine Rolle spielten und dann eben auch, dass man tatsächlich in der Halle übernachten kann. Das heißt, es ist eine große Galerie oben ringsrum, wo man tatsächlich sich wirklich zurückziehen kann, wo man seine Ruhe hat und eben auch, dass das gesamte Socializing, also tatsächlich dann die Feier, die übliche von Samstag auf Sonntag auch direkt gleich in der Halle stattfinden kann. Also wie gesagt, kompakter kann man es an und für sich nicht haben. Und das war dann schlussendlich in der Summe dieser ganzen Sachen die Entscheidung der BPT-Orga zu sagen, okay, sind wir da, würden wir favorisieren. Okay, danke. Weil das nach so Socializing von Samstag auf Sonntag komplett in der Halle. Das heißt, da ist also auch eine entsprechende Bewirtung sichergestellt, dass da irgendwie was zu essen und zu trinken dann auch abends noch vorhanden ist, ja? Ja, das ist ja, das ist richtig. Ist eine kleine, also ist eine Kneipe drin mit etwa zwischen 50, 60, 70 Plätzen, so die Dreh rum. Und zwei Bowlingbahnen, die da noch mit drin sind, die wir komplett nutzen können. Das Einzige, was sich der Betreiber vor Ort mehr oder weniger, was er macht, sagt er, ich kümmere mich um die Getränke, den Rest habt ihr zur freien Verfügung. Ob ihr da nebenan beim Dönermann euch Döner bestellt, Pizza bestellt, selber kocht, ist mir egal, sagt er, macht, was ihr wollt. Okay, danke. Genau. Ja, Balli, du stehst ja schon länger. Erzähl mal. Ich war bei der Sitzung dabei. Ich bin die Vertreterin der AG Schnittchen und ich plädiere quasi dafür, das in Semmerda durchzuführen, weil ist nur 150 Kilometer östlich von Kassel, also nicht so schlimm und nicht so weit weg. Wolfenbüttel ist genauso 150 Kilometer von Kassel entfernt. Und wir haben freie Entfaltungsmöglichkeit. Und ich kümmere mich persönlich darum, dass wir Speis und Getränk für jegliches haben, sei es vegan oder sonst wie. Also von daher vertraut mir da einfach mal. Über das Datum bin ich jetzt etwas, geänderte Datum, bin ich etwas, verschmitzt. Gut, dass ich noch keinen Urlaubsantrag gestellt hatte für das andere Datum. Oder sagt mir das Datum nochmal deutlich? Das Datum, so wie es dort steht, ist tatsächlich richtig. Das war tatsächlich ein Fehler von mir. Ich habe die ganze Zeit, also ich sag mal so, Sommerda stand ja als erstes mit dem Datum fest. Das war tatsächlich der 9.10. Und dann kam irgendwann Wolfenbüttel dazu. Und mit dem 2.3. und das habe ich dann 2.3. gemerkt, aus welchen Gründen auch immer. Das war tatsächlich für mich ein Kommunikationsfehler. Alles gut. jetzt nochmal für alle, damit es keine Missverständnisse mehr gibt, der Termin Wolfenbüttel wäre der 2. und 3. 6. und Sömmerda 9. bis 10. 6. Ja? Genau. Nicht, dass das jetzt jemand hier in den falschen Hals bekommt. PA02, bitteschön. Ich glaube, der Sebolino wollte noch was. Okay, cool, danke. Achso, habe ich nicht gesehen. Entschuldige bitte, Sebastian. Ja, ich wollte, also danke für die Beschreibung, Wutze. Das erinnert mich so ein bisschen an Uwe Klo als Sartre-Fan. Ja, das, Luther, ich wollte wissen von der finanziellen Seite her, ob du irgendwie noch was kommentieren willst oder ob aus deiner Sicht die Optionen gleichwertig sind. Könnte ja ein K.O.-Kriterium sein. Also wenn man so die erwarteten Reisekosten mitnimmt, dann dürfte Wolfenbüttel knapp über dem kalkulierten Budget liegen, Sömmerda etwas drunter. Also von daher würde Sömmerda passen. Wobei 30 fixe Zimmer für Team halte ich für relativ viel aus der Erfahrung her. Bisher wurden weniger vorab bezahlt. Ein paar sind dann noch ins Teamhotel gegangen, haben selbst bezahlt, ist dann abgerechnet. Ein paar sind dann in ein anderes Hotel gegangen. Also da kann man wahrscheinlich ein bisschen runtergehen noch. Aber so vom Budget her ist Sömmer da halt ein bisschen niedriger und das passt definitiv in das kalkulierte Budget. Während Wolfenbüttel ist kein K.O.-Kriterium, liegt halt nur ganz leicht drüber. Danke. Kann ich noch ganz kurz? Ja, klar. Das mit dem tatsächlich, also mit diesen Reisekosten, ich habe es tatsächlich mal mit reingenommen. Oder du wirst selber auch sehen, 30 mag viel sein. Ich habe das tatsächlich erst mal angenommen, um zumindest eine Größe zu haben. Und Reisekosten selber, ich mache mal so Anfahrten und so weiter, werden ja auch noch bezahlt. Die sind ja auch noch nicht mit da drin. Das heißt, die Gesamtsumme dieses Parteitags darf man dort in dem Fall tatsächlich nicht als endgültig nehmen. Der Richtwert sollte tatsächlich erstmal die Miete und Technik und alles, also dieser zweite Wert sein, der da drunter steht. Nur ich will dann halt irgendwann mal dahin tatsächlich eine Abschlussrechnung zu machen. Also uns ist das und den Kosten aufgelaufen. Das sind Reisekosten, das sind Hotelkosten. Das ist das, was zurückgespendet worden ist. Und dass wir tatsächlich mal eine entsprechende Abrechnung am Ende machen können. Und dass wir tatsächlich wissen, grob über den Daumen, jeder Parteitag kostet uns bei dem und dem, mit den und den Voraussetzungen in etwa das und das, damit wir am Ende irgendwann weniger Rechenarbeit und Aufwand haben. Wie gesagt, weil es ist halt mein Anspruch zu sagen, und wir haben jetzt wenig Leute vor Ort, wir haben wirklich wenig zu tun, was das angeht, machen wir Nägel mit Köpfen, machen die Strukturen einfach mal so, wie sie vielleicht am besten laufen könnten. Also Fehler inklusive, klar, gehört dazu, aber ich will es halt versuchen, mal wirklich mal rund hinzukriegen für alle, damit alle zufrieden sind. Ja, Gegenrede. Sekunde. Weil ich hatte den PR02 vorhin schon dran und den will ich nicht weiter übergehen. Bitteschön. Dankeschön. Ich habe eben so einen Nebensatz gehört, ja, den Getränkeverkauf macht der Hallenbetreiber. Wie genau sieht dieses Arrangement aus? Also dürfen wir eigene Getränke mit da reinbringen? Dürfen wir eigene Getränke verkaufen? Oder ist es ganz restriktiv so, dass jedes Getränk, was da im Haus ist, will der verkaufen und zum Beispiel auch unsere AG Single Malt, wie sieht's damit aus? Also kannst du vielleicht ein bisschen mehr Infos zu dem Punkt, weil gerade der Verkauf von Getränken ist natürlich ein Umsatz für ihn, da macht er Geld mit. Also daher würde ich halt schon gern wissen, wie das da im Genauen ist. Also ich glaube mal nicht, dass er was gegen die AG Single Malt hat, da er die Whiskys, die dort angeboten werden, ganz sicher nicht mit dem Angebot hat. Das ist das eine. Das zweite ist, bisher hat es, glaube ich, uns noch nie irgendwelche größeren Probleme gegeben, wenn die Hallenbetreiber die Getränke selber verkauft haben. Man kann dort schon ein entsprechendes Agreement machen, dass dort entsprechende Preise vorgelegt werden, ob es das Mate ist oder was weiß der Geier, da kann man schon definitiv was machen. Und auch die, ja, wie soll ich das sagen, diese Bedenken, dass unter Umständen Leute sich dort nichts kaufen können, die das nicht können, die eben halt finanziell nicht ganz so gut situiert sind. Dort habe ich unseren lieben Gordon mit im Boot. Auch der wird dort die Möglichkeit haben, das ein oder andere zu machen. Und dann werden wir auch dieses Getränke schieben, was von anderen Ecken mit Sicherheit bekannt ist, entsprechend versuchen umzusetzen. Also der Hallenbetreiber ist da relativ offen, was das angeht. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen zum EBT 18.1 Wolfenbüttel Sömmerdar? Bastian. Ja, also ich fasse mal zusammen, wenn ich mir das erlauben darf. Wolfenbüttel ist uns bekannt, nicht in unheimlich guter Erinnerung. Auch ist Wolfenbüttel, habe ich ja auch gelernt, gar nicht so leicht erreichbar. Ich finde, Sömmerdar ist genau das, was wir am Anfang immer gepflegt haben, eine Halle, die wir bewirtschaften können, mehr oder weniger, wo wir uns austoben können, wo eigentlich alles rund ist, mit einem tollen Hintergrund, einem tollen Thema, halt das Computermuseum und so weiter und so fort. Was wollen wir als Piraten noch mehr? Das ist genau ein Ideal. Und da eben Erfurt nun ein ICE-Knotenpunkt geworden ist mit dieser Höchstgeschwindigkeitsstrecke, sind die Verkehrsverbindungen noch besser geworden. Ich denke, das ist entscheidungsreif und das sollte man jetzt heute nicht noch vertagen. Ich glaube, da haben wir mit Sicherheit einen ganz tollen Ort gefunden im Sommer da. Und dafür wollte ich dann werben wollen. Dankeschön. Vielen Dank. Als Hannoveraner, Niedersachse, ist natürlich Wolfenbüttel die Erreichbarkeit immer eine relativ subjektive Geschichte. Aber so ganz Unrecht hast du wohl nicht. Sibolino, was machst du da unten? Ja, ich wollte einfach nur bitten, dass jetzt nicht unter den 26 lebenden Personen im Plenum plus im Vorstand jeder jetzt eine Rede für die ein oder andere Stadt hält. Aber der Mario hatte ja noch das angeregt. Was hat mit dem Meinungsbild. Aha, ein ja, Meinungsbild. Gut, dann bin ich wohl raus. Ihr könnt mich mal. Warum? Ja, ich stehe schon seit 10 Minuten im Sprechendings und hätte noch was zu sagen. Ja, du hattest vorhin eine Gegenrede. Ich dachte, das hätte sich erledigt. Entschuldige bitte. Aber ihr könnt euch mal, das ist natürlich auch ein guter Ansatz. Weil lieber versuch's doch mal nochmal. Ich bin ganz ruhig. Ich bin auch für Sommer da. Nur so nebenbei und schließe mich den Vorrednern an. Ich habe nach wie vor, und das habe ich auch in der AG Event Bund neulich gesagt, etwas gegen euer Verfahren zur Verpflegung des Caterings. Weil es schadet eigentlich der Partei. Nur die Leute, die am Catering teilnehmen, verkapieren das nicht. Sie bekommen alles kostenfrei. Stattdessen könnten sie einfach nur die Pauschale nehmen und so weiter. Da wird mir Lothar eventuell ein wenig recht geben. Es ist nur ein wenig. Ja, es ist falsch, wie ihr das macht. Hör gut, so. Sorry, was mache ich? Nee, da geht es im Prinzip um ein bisschen was anderes, geht das Crew-Catering. Habe ich schon ein paar Mal bei den letzten Parteitagen gesagt, das ist eigentlich unsinnig. Das macht Arbeit bei der Abrechnung. Die Leute können einfach die Verpflegungspauschale nehmen und dafür dann das Essen kaufen oder auch spenden, wenn sie wollen. Ist einfacher und die Leute stellen sich dadurch in der Regel besser bei den Preisen, die so in der Regel für das normale Essen dort aufgerufen wird. Gute Idee, habe ich mir gleich mitnotiert. Hatte ich dir neulich schon erzählt. Nein, aber das muss geändert werden. Es stellt die Partei besser, weil mehr Spendeneinnahmen und die Leute kommen auch noch besser bei draus. Also, was soll, das ist ja ein Fall, der wahrscheinlich sich für beide Optionen gilt. Und das soll genau, wie du sagst, unbedingt an die BPT-Orga. Aber weiß nicht, ob wir das jetzt, ob es zur Abstimmung relevant wäre. Nein, das ist nicht abstimmungsrelevant, aber ich musste es jetzt mal, bevor irgendwas abgestimmt wird, an den Tag bringen, weil eben schon wieder drüber gesprochen worden ist, wie sieht das aus mit Catering, wie sieht das mit Übernachten aus und bla und blub. Es musste mal gesagt werden, Punkt. Ihr stimmt ab und gut. Okay, vielen Dank. Es wurde da was von Mario angeregt. Ein Meinungsbild, ja, finde ich ja klasse. Ich glaube, wir machen das mal ganz einfach. Das ist ja mal was völlig Neues, was wir jetzt mal durchführen werden. Und da sind natürlich die Zuhörer gefragt. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wer für Sömmer da ist, bewegt seinen Account bitte mal in den Sprechenraum. Wer für Wolfenbüttel ist, bleibt einfach unten bei den Zuhörern. Also die, die passiv sind, sind automatisch Wolfenbüttel. Ja. Kurz gesagt, die Idee war scheiße. Ja, aber jetzt auch 15 zu 15, das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Nee, unten ist ja Piratenradio noch und Lilly ist auch runtergeschlüpft. Ja, unten im Zuhörraum sind extrem viele, die taubgeschaltet sind, also die hören nicht mal diese Aufforderung. Okay, verstehe, ja. PR02 ist im Protokoll gelandet. Wo wolltest du denn hin? Ist das eine Enthaltung, oder? Lothar ist übrigens auch unten reingegangen. Deswegen habe ich mich angeschlossen. Ich dachte, es gilt für alle. Alles gut. Gegenprobe? Nein, aber also wenn das jetzt schon so für Sommer da ist und die, die passiv sind, im Prinzip, also Enthaltung, meinte Carsten, Enthaltung ist gleich Wolfenbüttel, dass jetzt trotzdem so viel für Sommer da waren. Ich denke, das ist eindeutig. Ja, ansonsten, wir haben alle die Hotels noch nicht gesehen. Naja, es gibt auch schöne Hotels da. Aber ihr könntet ja was ganz Innovatives tun, temporär mal schnell ja, nein, Enthaltung hier einen Kanal machen, dann hätte man das fair. So mit, wer sich nicht bewegt, sagt nein, das ist, glaube ich, auch nicht wirklich so richtig. Ja, also man muss alles kritisieren, komm, hör auf. Die Methode so war jetzt zwingend, weil sich ja gezeigt hat, dass die Leute dann die gerne mehr sagen, aber. Ja, aber man muss doch nicht an allem irgendwas rummeckern, es ist doch langsam echt lästig, Menschen, es geht nochmal. Wir schlafen doch eh in der Halle. Was wollt ihr mit den Hotels? Okay, kommen wir mal wieder zurück zur Ernsthaftigkeit. Nicht, dass hier nur noch gerückt wird. Ich würde jetzt einfach mal die Frage im Vorstand stellen, ob es denn noch überhaupt Redebedarf gibt oder ob ihr euch schon für den BPT 18.1 eine Meinung gebildet habt, sodass wir gegebenenfalls eine Abstimmung machen können, oder gibt es noch Stimmen gegen eine Abstimmung? Na, ich sagte ja schon, dass ich also so 1,5 bis 2 Tage für eine Entscheidung von der Tragweite ein bisschen sportlich finde. Okay. Von mir aus können wir abstimmen. Von mir aus auch. Okay. Wir haben nur das Problem, dass wir nur diesen einen Antrag haben, wo natürlich 2 Optionen drin sind, was mit Ja, Nein natürlich schwer zu beantworten ist. Deswegen habe ich gerade in den Zeilen das geändert in Für Sommer da und Für Wolfmittel. Wo genau bist du gerade? Zeile 134, 35. Ah, jetzt sehe ich es. Alles klar, Dankeschön. Jetzt habe ich es erkannt. Danke, Gabriele. Ja, bitte. Gut. Wenn da nichts weiter dagegen spricht, würde ich euch bitten, euch in der entsprechenden Zeile einzutragen. Für Sommer da oder für Wolfenbüttel. Darf ich mich auch enthalten? Ich komme nie entscheiden. Du darfst dich selbstverständlich auch enthalten. Nicht, dass wir dann wieder ein Pakt haben. Das ist bitter. Eine beidseitige Ablehnung geht gar nicht. Nee, nein, ich lehne doch das nicht ab. Ich komme, ich muss nicht entscheiden. Du, ich glaube, man muss Enthaltung nicht erklären. Alles gut. Petra irgendwo noch anwesend? Ja, ich bin auch noch da. Magst du dich da noch mit verewigen? Zeile 134, 135 oder 136. Hast du schon was gemacht? Bei mir taucht noch nichts auf. Dankeschön. So, wir haben folgendes Ergebnis. Für Samada wäre Thomas, Lothar, Sebolino, Tobias und Carsten. Für Wolfenbüttel, Lilly und Petra. Enthaltung ist Dorle. Astrid hatte ja hatte auch Wolfenbüttel geschrieben. Naja, sie hat geschrieben, mir ist Wolfenbüttel grundsätzlich lieber. Leben kann ich mit beiden. Nachdem ich heute nicht dabei sein kann, verlasse ich mich darauf, dass meine Kollegen die richtige Entscheidung treffen. Also ich werte das so, dass Astrid keine Stimme abgegeben hat. Aber das überlasse ich euch, ob ihr das anders seht. Würde ja nichts ändern, aber X ist mir lieber, finde ich relativ eindeutig. Okay. Das ändert aber jetzt nichts an der Tatsache. Wir haben das Ergebnis. Der BPT 18.1 würde stattfinden in Sömmerda. Und zwar an dem Wochenende 9. und 10. Juni. Ist das richtig, ja? Genau. Danke, Wutz, für deine Arbeit. Ja. Dem schließe ich mich an. Vielen Dank, Wutze. Und auf jeden Fall erstmal gute Besserung. Geht ja noch weiter. Ja, ich würde ganz gern eben ganz kurz zurück, damit auch Thomas Gaul nicht übergangen wird, zu dem Antrag Synkforum. Da hat Gabriele netterweise in der Zeile 143 den Antrag jetzt eingestellt. Geht dabei um die Abschaltung des Synkforums. Gesprochen haben wir da schon soweit drüber. Gibt es da noch einen Redebedarf zu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich würde aber gerne im Protokoll festhalten, dass wir diesen Antrag auf Abschaltung jetzt unter Vorbehalt treffen, dass von der IT kein direktes Veto irgendwo erfolgt, was gegen solch eine Abschaltung sprechen würde. Das hatten wir vorhin, glaube ich, so auch gesagt. Ne? Oder gab es da noch irgendwas anderes zu? Wenn ihr dafür seid, dann bitte Zeile 146. Wer dagegen ist, 147. Enthaltung in Zeile 148. Dankeschön. Dafür sind Sebastian, Dorle, Petra, Lothar, Carsten, Thomas, Lilly und Tobias. Damit ist der Antrag angenommen, insofern kein Veto mehr von der Bundes-IT kommt. Gut, dann gehen wir jetzt zum BPT 18.2. Was sagen denn die Hessen dazu, Sebastian? Nun, im Grunde genommen, wir sprechen eine Beauftragung aus. Es kann sich die gesamte Partei darauf bewerben. Von denen, die sich beworben haben, haben wir jemanden festgelegt, der damit eigentlich die Essenz und Summe an Orga-Fähigkeit der Partei ist. Wenn die sagt, es gibt keine andere Möglichkeit, und auch keine Stimmen zur Abwahl des Beauftragten kommen, dann weiß ich nicht, inwieweit da jetzt Möglichkeiten drumherum bestehen. Klar ist der Termin jetzt irgendwie äußerst unvorteilhaft. Aber gut, jetzt wir sind ja nur die Hand der Basis, ne? Okay, wir haben so eine Konstellation ja schon mal gehabt. Das war, glaube ich, das Saarland damals, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Genau, ja. Ja, bin ich nicht glücklich mit. War ich damals auch schon nicht, da haben wir aber auch die Problematik gehabt. Habe ich ganz große Bauchschmerzen im Moment mit. Ich möchte aber hier heute auch nicht Nein sagen. Das ist, glaube ich, auch albern. Von daher bitte ich hier um eine Vertagung dieses Antrages. Dem würde ich mich aus den schon eben genannten Gründen anschließen. Ich kann nur jetzt nur eins noch sagen. Wie gesagt, weil wir tatsächlich unseren Mitgliedern, sage ich jetzt mal so, die vernünftige Jahresplanung gewähren, dann wird sowas immer wieder passieren, wenn wir zumindest Ende Oktober die Termine für das kommende Jahr rausboxen. Sowas wird uns immer wieder passieren, sowas lässt sich leider nicht vermeiden. Das Zweite, wir haben nicht das Budget, um uns in Orten niederzulassen, die, ich sag's jetzt mal ganz platt, mit sehr vielen Hotels gesegnet sind. Ich sage, Wolfenbüttel mag da in der Tat eine Ausnahme sein, auch preislich durchaus eine Ausnahme. Aber es gibt halt immer wieder Ecken, die sind durchaus auch ziemlich ausgebucht. Und Europien war in der Tat so ein Fall. Dann für sich war geplant, die Aufstellungsversammlung in Neuruppin zu machen. Termin stand schon fest und dann stellte sich raus, dass die Hotels nicht verfügbar waren. Und so habe ich dann natürlich erst die Hotels gesucht, die frei hatten, geblockt und dann einen Termin in Neuruppin neu gesucht, die Halle frei ist. Wie gesagt, wir müssen auch darauf aufpassen, es sind dort auch Leute, die Geld verdienen wollen. Und je längerfristiger wir sind, desto mehr Hotels sind frei, desto mehr Plätze haben wir, desto günstiger wird die ganze Geschichte auch am Ende, weil sie relativ langfristig planen können und so weiter. Also das sind alles Dinge, die darf man dort definitiv nicht außer Acht lassen. Und ja, es tut mir leid, der Termin stand vor der Verkündung der Hessenwahlen statt oder fest. Und wie gesagt, das wird uns immer wieder passieren. Das lässt sich überhaupt nicht vermeiden, dass dort tatsächlich immer mal wieder Terminkollisionen sind. Und ich sag's jetzt mal so, zum Glück gibt's ja das Thema Briefwahl. Okay, vielen Dank. Das möchte ich bitte auch nicht als Vorwurf an dich, also zumindest meine Worte nicht als Vorwurf an dich da irgendwie gewertet wissen. Mir geht es nur darum, ich denke, wir haben hier gut auch noch mal 14 Tage Zeit. Die Zeit müssen wir uns einfach nehmen. Das ist genau das, dass wir das mit den 18.2 nicht übers Knie brechen müssen. Sorry, wenn ich kurz ergänzen darf, da vielleicht ein Missverständnis auszuräumen. Es geht hier nicht die Frage, ob wir wählen können. Dass Briefwahl geht, ist ja klar, ne? Aber einfach weil ja die Tage vor der Wahl, und das war ja im Saarland auch nochmal so, entsprechend die Menschen gefordert sind. Also es geht jetzt nicht, das Briefwahl gibt es immer schon. Genau, das wäre nämlich jetzt auch bei mir noch im Satz gekommen, dass natürlich an dem Wahlwochenende immer noch Aktionen sind, wo natürlich dann der Pirat vor Ort auch gefordert ist. Und das ist natürlich schwierig, weil er dann entweder in Neuruppin ist oder halt nicht am BBT teilnehmen kann. Aber wie ich eben schon anführte, ich denke, das brauchen wir tatsächlich nicht übers Knie brechen. Die 14 Tage, die müssten wir uns einfach nochmal nehmen, meiner Meinung nach. Und ich würde da gerne dann auch tatsächlich mal Stimmen aus Hessen haben in naher Zeit, um mal zu hören, wie die dann das sehen. Also das damals mit dem Saarland war keine glückliche Entscheidung. Da sind wir auch schon nicht dran vorbeigekommen. Aber hier haben wir noch Luft. Es geht nicht um den 18.1, es geht um den 18.2. Und von daher kann ich meine Bitte nur wiederholen. Lasst uns da bitte eine Vertagung machen, um uns mit der Thematik nochmal intensiv auseinanderzusetzen. Gibt es da Gegenstimmen zu aus dem Vorstand? Das nehme ich nicht wahr. Okay. Dann vertagen wir diesen Antrag auf den 8.3. zunächst und holen uns nochmal weitere Informationen, gerade aus Hessen, um dann am 8.3. auf diesen Antrag zurückzukommen. Wutze, herzlichen Dank für deine Arbeit, für deine Mühe. Samada wird sich freuen, wenn wir kommen. Und wir schauen mal, was wir dann da so alles auf die Beine stellen können für Europa. Wobei natürlich, das wäre immer da. Zumindest der ist in der Nähe von Hessen, der andere ist ein bisschen weiter weg, ja, stimmt. Ja, das ist das nächste Problem. Sonst hätte man ja noch eine Nähe gehabt, aber das ist dann da leider nicht der Fall, ne? Gut. Weitere Anträge sind mit. Man könnte ja Sommer da als Standardland Bundesparteitagsort nehmen. Wie gesagt, wir haben ja noch Zeit, jetzt da uns nochmal drüber zu unterhalten, was für Möglichkeiten sich auftun. Von daher, lass uns in Ruhe drüber sprechen. Gut, weitere Anträge sind mir nicht bekannt. Von daher wären wir mit den Anträgen durch. Und wir kämen zu Top 5 sonstiges Fragen und Termine. Bei Terminen ganz kurz verlesen. Erste Programmkonferenz ist jetzt am 9. bis 11.3. in Kassel, Olaf-Palmer-Haus. Und das Verwaltungstreffen 18.1 am Wochenende drauf, dann vom 17. bis 18.3. Die Einladung und dergleichen sollten in den Landesverbänden vorliegen. Wenn ihr Fragen habt, dann bitte jetzt. Gut, da scheinen keine weiteren Fragen mehr zu sein. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Gabriele, die trotz der starken Erkältung heute Abend hier ist, um das Protokoll zu führen. Eine sehr zuverlässige Geschichte. Vielen, vielen Dank dafür. Auch Rutze, bei dir mit Fieber und Erkältung, vielen Dank für das Vorstellen deiner Anträge bzw. der Möglichkeiten für die BPTs. Dann wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Die Aufzeichnungen können beendet werden. Ich bedanke mich bei den Vorständern hier, dass ihr heute Abend da wart und dass wir die Entscheidung treffen konnten. Vielen, vielen Dank und einen schönen Abend wünsche ich euch noch.